Hi, people, and a wonderful good morning. Hallo Leute und einen wunderschönen guten Morgen. Yeah, I see so far. Just everything here. Wir werden hier alles einmal anpassen. Everything is ready. Alles ist bereit. Isn't that strange? Ist das nicht merkwürdig? Daniel and me are here today. Nur Daniel und ich sind heute hier. Oh, wow. Alles gut. Let me just adjust this a tiny little bit. There you go. Well, actually, it's not that Debbie quit. Das heißt nicht, dass Debbie aufgehört hat. She has an appointment there that she could not change. Aber sie hat einen Termin, den sie nicht ändern konnte. She's going to drive all the way to Sao Paulo, to the city today. Sie musste heute in die Innenstadt von Sao Paulo fahren. And, you know, she said, I'm going to go in the live and just leave 15 minutes after. But I said, that doesn't make sense. Und sie meinte, ich gehe ins Live, doch nach 15 Minuten muss ich gehen. Doch ich sagte, das macht keinen Sinn. So that's what I'll be Daniel and me. Deshalb sind nur Daniel und ich hier. And we're going to do questions and answers. Und wir machen Fragen und Antworten. Then on Wednesday it'll be Daniel and me doing just a devotional. Und am Mittwoch machen Daniel und ich die Live-Andacht. And Thursday Gracie will be back. Und am Donnerstag wird Gracie zurück sein. Daniel is here today because Gracie is in the northeast at our project. Daniel ist heute hier, weil Gracie im Nordosten in unseren Projekten ist. So, let's see what questions we have. Also schauen wir, was wir für Fragen haben. Never look at them before, I don't like that. Ich schaue sie vorher nie an, ich mag das nicht. I like to go in spontaneously and then choose. Ich entscheide mich lieber spontan dafür. Okay, let's see. Oh, that's an interesting question. First one. Quick to easy to answer. Oh, das ist eine interessante Frage. Schnell und leicht zu beantworten. Hast du das Leben Jesu im Alter von 12 bis 30 Jahren studiert? The life of Jesus from 12 to 30 years of age. No, I didn't. Nein, das habe ich nicht. I read a little bit in Josephus, which is a great Jewish historian. Ich habe ein bisschen bei Josephus gelesen, einem größeren jüdischen Historiker. I really didn't study. Aber ich habe es nicht richtig studiert. But it'd be interesting. Aber das ist interessant. So maybe you should study and teach us. Vielleicht solltest du es studieren und uns lehren. Das ist eine wirklich gute Frage. Muss ich einer Person die Hände auflegen, für die ich um Heilung bete? Lay hands on the person that I pray for healing. So guys, let me explain something. Lasst mich etwas erklären, Leute. I've seen and Daniel has seen too many, many, many countless miracles. Ich habe unzählige Wunder gesehen und Daniel auch. Of any sort. Jeglicher Art. And the problem is very simple. Und das Problem ist ganz einfach. Everybody that most everybody. Fast alle. That has a desire to see people healed. Die sich danach sehnen, dass Menschen geheilt werden. They have all the same approach, which is the wrong approach. Haben denselben Zugang und das ist der falsche Zugang. They're trying to find the right technique. Sie versuchen die richtige Technik zu finden. Jesus said, you shall lay hands on the sick. Jesus sagte, leg den Kranken die Hände auf. Yeah, but that's only one thing Jesus said. Ja, aber das ist nur eine Sache, die Jesus sagte. When we look at how healing manifests, what is the most important thing? Wenn wir betrachten, wie sich Heilung manifestiert, was ist dann das Wichtigste? It is never a technique. Es ist nie eine Technik. Because the moment we try to find the right technique that brings miracle, we put God in a box. Denn in dem Moment, in dem wir versuchen, die richtige Technik zu finden, die Wunder bewirkt, begrenzen wir Gott. You know, I love to go through the Gospels. Every day I read the Gospels. Ich liebe es, die Evangelien durchzulesen. Jeden Tag lese ich in den Evangelien. Here's what I found out. Folgendes habe ich entdeckt. As you read through the Gospel, how Jesus did healing miracles. Wenn du in den Evangelien nachliest, wie Jesus Heilungswunder tat, you will find that there is no technique that you can learn. Stellst du fest, dass es keine Technik gibt, die du lernen kannst. Look. Schau. One time he spat on the ground, made mud and put it on the eyes of a blind man and said, go and wash yourself. Einmal spuckte er auf die Erde, machte einen Brei, legte ihn auf die Augen des Blinden und sagte ihm, geh und wasche dich. Another one time he said to the woman, it be done to you as you believe. Ein anderes Mal sagte er zu der Frau, es wird geschehen, wie du geglaubt hast. Dann war da die Frau, die seit 18 Jahren gekrümmt war, bei ihr trieb er einen Dämon aus. Sorry Leute, sie sagten, dass es auf YouTube keinen Ton gab. Guys on YouTube, is there sound now? Leute, auf YouTube, gibt es jetzt Ton? Are you doing the sound now? Agora sim. Okay, sorry, our bad. Ja, tut mir leid, unser Fehler. So we are answering how, what's the technique for miracles? Do you have to lay hands for the sick to be healed? Wir beantworten gerade, was ist die Technik für Wunder? Muss man Hände auflegen, damit die Kranken geheilt werden? And no. Nein. Jesus did the miracles in so many different ways. Jesus tat die Wunder auf so viele verschiedene Arten. What's the key then to see miracles? Was ist dann der Schlüssel für die Wunder? The key is very simple. Der Schlüssel ist ganz einfach. It's what you believe in your heart. Es ist das, was du in deinem Herzen glaubst. See, faith is what releases the miracle, not the right technique. Siehst du, der Glaube setzt das Wunder frei, nicht die richtige Technik. There are people who figure out the right technique and then they see a miracle sometimes and then sometimes they don't. Es gibt Menschen, die versuchen, die richtige Technik herauszufinden, denn sie erleben manchmal ein Wunder und manchmal nicht. And there are people who live by true faith that through them healings will happen. Yeah, people are healed. Und es gibt Menschen, die in echtem Glauben leben und durch sie geschehen Wunder und Menschen werden geheilt. I wonder. Ich frage mich, if sometimes our desperation to find the right technique is trying to find the shortcut because we don't want to learn to live a life of faith. Ob wir manchmal durch unsere verzweifelte Suche nach der richtigen Technik versuchen, eine Abkürzung zu finden, weil wir nicht lernen wollen, ein Leben des Glaubens zu leben. There is no shortcut, my friend. Es gibt keine Abkürzung, mein Freund. Faith brings the miracle. Der Glaube bringt das Wunder. So, faith also has to do with living close to the heart of the Holy Spirit. Und Glaube hat auch damit zu tun, nah an dem Herzen des Heiligen Geistes zu leben. So, when it comes to healing the sick, let the Holy Spirit lead you. Wenn es um die Heilung der Kranken geht, lass dich vom Heiligen Geist führen. Einmal wird er dir auftragen, etwas absolut Ungewöhnliches zu tun. Mach es einfach. Technique doesn't do anything. Eine Technik bewirkt nichts. I mean, we've always said this, but I will answer it again. Wir haben das ständig, aber ich werde es noch einmal beantworten. Wie wissen wir, ob der Heilige Geist spricht oder ob es einfach etwas aus unserem Herzen ist? Was ist der Unterschied? How do we know when the Holy Spirit speaks or if it's just something out of our own heart? What's the difference between these two? So, look. Also, schau. It is very, very difficult for people who are not surrendered. Es ist sehr, sehr schwer für Menschen, die nicht hingegeben sind, to discern what's the heart and what's the Holy Spirit. Zu unterscheiden, was das Herz und was der Heilige Geist ist. I'll give you a practical example. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel. Wenn ich total entschieden bin, mein Leben, meine Träume, meine Wünsche auszuleben, and I am insistent that it's my biggest dream to go to America, and I'm going to go to America. Und ich darauf bestehe, es ist mein größter Traum, nach Amerika zu gehen. Ich werde nach Amerika gehen. I'm going to live there. Ich werde dort leben. So we never even surrendered that if this is not the will of the Lord, I do never want to do it. Dann bin ich nicht hingegeben und ich würde nie sagen, wenn das nicht der Wille des Herrn ist, werde ich es nie tun. So now what happens? Was passiert nun? We don't know. Is it God telling us to go? Is it our own heart telling us to go? Wir wissen nicht, ob Gott uns sagt, dass wir gehen sollen, oder ob das unser Herz ist, das uns aufträgt zu gehen. Once we live a life of surrender, that only what Jesus desires for us is what we will live. Wenn wir ein hingegebenes Leben führen und wir nur das Leben wollen, wonach Jesus sich für uns sehnt, ist es viel einfacher zu unterscheiden, was er sagt und was mein eigenes Herz sagt. Und das Zweite ist, du musst durch eigenes Anwenden lernen. You're going to follow what you think is the Holy Spirit. And make mistakes, and that's how you learn. Du musst dem folgen, was deiner Meinung nach der Heilige Geist ist, und dann machst du Fehler, und so lernst du. Jesus kommt zurück. Ich habe das gespürt, seit ich 10 Jahre alt war. Könnte das ein fleischliches Gefühl sein, oder werde ich noch am Leben sein, wenn Jesus zurückkommt? This is a really good question. Jesus coming back, I felt this since I was 10 years old. could this be a carnal feeling? Or am I still going to be alive when Jesus comes back? I don't know what happens to you when Jesus comes back. Ich weiß nicht, was mit dir geschieht, wenn Jesus zurückkommt. I mean, you look longer, younger than me. Ich meine, du siehst jünger als ich aus. I'm gonna be 62 soon. Ich werde bald 62 sein. And I believe that Jesus will come back in my own lifetime. Und ich glaube, dass Jesus in meiner Lebenszeit zurückkommen wird. You see, I don't think your feeling is carnal. Ich denke nicht, dass dein Gefühl fleischlich ist. And I tell you why. Und ich sage dir warum. Because the signs of the Bible, the prophetic signs, were basically all fulfilled. Denn die Zeichen der Bibel, die prophetischen Zeichen, sind eigentlich alle erfüllt. And then think how quickly things have accelerated. Und dann überleg, wie schnell sich Dinge beschleunigt haben. I mean, we've seen this in the pandemic within. One year, the whole world has changed. Wir haben das in der Pandemie gesehen. Innerhalb eines Jahres hat sich die ganze Welt verändert. The world is not today what it was 3 years ago. Die Welt ist heute nicht das, was sie vor 3 Jahren war. So we can see that the acceleration of times we've entered that. Wir können also sehen, dass wir eine Beschleunigung der Zeit betreten haben. So I agree. I believe too that Jesus is coming back in my life. Deshalb stimme ich zu. Ich glaube auch, dass Jesus in meiner Lebenszeit zurückkommt. I can't wait for that to happen. Und ich kann nicht erwarten, dass es geschieht. Is this about the Catholic Mary appearing, right? Uh-huh. Ist das die katholische Marienfigur, richtig? Das ist ein interessantes Thema. Was denkst du über die Erscheinungen von Maria, als sie so viele verschiedene Titel erhielt? The of Mary, where she received so many different titles. Look, I mean, I don't know. Schau, ich weiß eigentlich nicht. Was it genuine? Was it demonic? Demons manifesting themselves? Ob es echt war oder dämonisch, also Dämonen, die sich manifestiert haben. And I know when I say that, that I don't know, a lot of the evangelicals are going to crucify me for that. Und ich weiß, wenn ich sage, dass ich es nicht weiß, werden mich viele Evangelikale dafür kreuzigen. But let me tell you why I believe it could be genuine. Not that it has to be, but it could. Aber lass mich dir sagen, warum ich glaube, es könnte echt sein. Nicht, es war echt, aber es könnte sein. Mary is part of what the Bible calls in Hebrews the cloud of witnesses. Denn Maria ist Teil der Wolke der Zeugen, wie es die Bibel nennt. She's not dead, she's alive. Sie ist nicht tot, sie lebt. You know, so I think what is very wrong is what people have made out of the Mary appearance. Ich denke, sehr falsch ist, was die Menschen aus den Marienerscheinungen gemacht haben. They began to worship her instead of worship Jesus, which is always wrong. Sie begannen, sie anzubeten, anstatt Jesus anzubeten. Und das ist immer falsch. Aber ich glaube nicht, dass ich aus der Bibel sagen könnte, es ist dämonisch. Doch was die Menschen damit gemacht haben, ist falsch, sehr, sehr falsch. But I don't see biblical evidence that somebody who was a follower of Jesus went to heaven that cannot appear on earth. I don't see any biblical evidence for that not to happen. Aber ich sehe keinen biblischen Beweis, dass jemand, der ein Nachfolger Jesu war und in den Himmel kam, nicht auf der Erde erscheinen kann. Ich sehe keinen biblischen Beweis, dass das nicht passieren kann. You know, people always use Luke 16 as the only argument against that. But that's not really an argument. Die Leute verwenden immer Lukas 16 als einziges Argument dagegen, aber das ist kein richtiges Argument. Because this was a different story, Lazarus and the rich man. Denn das war eine andere Geschichte, Lazarus und der reiche Mann. Wenn du die ganze Bibel studierst, Abraham is alive, Mary is alive, Abraham lebt, Maria lebt, Enoch is alive, Henoch lebt, Elijah is alive, Elia lebt. I mean, think, two of them appeared to Jesus in the mountain of transfiguration. Überleg doch, zwei von ihnen erschienen Jesus auf dem Berg der Verklärung. And they didn't only appear to Jesus. Und sie erschienen nicht nur Jesus. They appeared also to John, to James and to Peter. They saw them and they heard them speak. Sie erschienen auch Johannes, Jakobus und Petrus. Sie sahen sie und hörten sie reden. So it happened. Es passierte also. Now, never was there any hint that now these two men should be worshipped. Doch nirgends steht ein Hinweis, dass diese beiden Männer nun angebetet werden sollen. So whatever people made the disappearances is clearly wrong, but if she really appeared or not, I don't know, it could be. Also alles, was Menschen aus diesen Erscheinungen machen, ist klar falsch, doch ob sie wirklich erschienen ist oder nicht, das weiß ich nicht, das könnte sein. Do you understand this question, Daniel? Are you too cold? No. Verstehst du diese Frage, Daniel? Ist dir zu kalt? I don't. Was? Okay. Guys, some of you have written questions that we really don't understand. Neither he nor I do understand. Leute, einige von euch haben Fragen gestellt, die wir nicht wirklich verstehen, weder er noch ich. Okay, my friend from Turkey, she's part of our mentoring and we talked to her yesterday on the live. Meine Freundin aus der Türkei, sie gehört zu unserem Mentoring und wir haben mit ihr gestern im Live gesprochen. She asks, what do you think about the devastating earthquakes happening in my country, Turkey? Sie fragt, was denkst du über die verheerenden Erdbeben, die in meinem Land der Türkei passiert sind? Well, let me tell you what I believe. Tja, lass mir dir sagen, was ich glaube. I believe that what Jesus said, that in the end there will be many earthquakes, is being fulfilled. Ich glaube, dass das, was Jesus sagte, dass es am Ende viele Erdbeben geben wird, erfüllt werden wird. Now I will give you my personal opinion why these earthquakes happen. Aber nun sage ich dir meine persönliche Meinung, warum diese Erdbeben passieren. I don't believe it has anything to do with God, nor does it have anything to do with the devil. Ich glaube, dass es nichts mit Gott zu tun hat und auch nicht mit dem Teufel. Jesus simply said it will be one of the signs before he comes back. Jesus sagte einfach, es wird eines der Zeichen sein, die passieren, bevor ich zurückkomme. Was glaube ich persönlich, warum diese Erdbeben zunehmend geschehen? Maybe my answer will shock you a little bit, but that's fine. Vielleicht wird euch meine Antwort ein bisschen schockieren, aber das ist okay. You've ever even told Daniel what I believe about. Ich denke, ich habe nicht einmal Daniel erzählt, was ich glaube. I believe they are man-made. Ich glaube, sie sind menschengemacht. Yes. Ja. I believe that man has exploited, destroyed the earth and violated everything God told us how to treat the earth. Ich glaube, dass der Mensch die Erde ausgebeutet und zerstört und alles missachtet hat, was Gott uns sagte, wie wir die Erde behandeln sollen. The greed of man has completely destroyed the earth that God gave us. Die Gier des Menschen hat die Erde, die Gott uns gegeben hat, komplett zerstört. And now we're having the consequences of what man has done to the earth. Und nun haben wir die Konsequenzen von dem, was der Mensch mit der Erde gemacht hat. Jesus knew that would happen, so that's why he prophesied. Und Jesus wusste, dass dies geschehen wird, deshalb hat er es prophezeit. This is a really good question. Das ist eine wirklich gute Frage. Oh, sorry. What does it mean? Why has it pleased the Lord to bruise Jesus according to Isaiah 53, verse 10? Was bedeutet das? Warum hat es dem Herrn gefallen, Jesus zu zerschlagen, wie das in Jesaja 53, 10 steht? Yeah, and I've actually taught about this several times, but it's so important that I will gladly mention it again. Ich habe darüber schon mehrmals gelehrt, aber es ist so wichtig, dass ich es gerne noch einmal erwähne. Now, it bothered me for a long time, that Bible verse. Dieser Bibelvers hat mich lange Zeit gestört. How can it please the Lord to do something to his own son like that? Wie kann es dem Herrn gefallen, seinem eigenen Sohn so etwas anzutun? Now the first thing you have to understand is that God didn't do it against the will of Jesus Christ. Das erste, was du verstehen musst, ist, dass Gott das nicht gegen den Willen von Jesus Christus getan hat. Jesus agreed. Jesus stimmte zu. Jesus said, nobody can take my life. I lay it down myself. Jesus sagte, niemand kann mein Leben nehmen. Ich lege es selbst nieder. Jesus said, for this reason I have come to this earth. So he came to die on the cross for us. Jesus sagte, aus diesem Grund kam ich auf diese Erde. Er kam also, um am Kreuz für uns zu sterben. So Jesus knew all that. Jesus wusste das also alles. It was in agreement with Father and Son. Es geschah also in Übereinstimmung zwischen Vater und Sohn. But the big question is, how can the Father be pleased? When this happens to his son. Doch die große Frage ist, wie kann es dem Vater gefallen, wenn das mit seinem Sohn geschieht? Look, schau. The father had to make a choice. Der Vater musste eine Auswahl treffen. Am I going to do it to all of the people in the world that I love so much? Tue ich das allen Menschen auf der Welt an, die ich so sehr liebe? Or to my son? Oder meinem Sohn? That was the choice. Das war die Auswahl. Nobody could get saved without somebody laying down their life for this person. Niemand konnte errettet werden, ohne dass jemand sein Leben für diese Person niederlegte. Jesus tat es also, damit du nun nicht in die Hölle gehen musst. Und in dem Moment, als der Vater auf das Kreuz sah, schaute er nicht Jesus an, er schaute dich an. He looked at Reinhard. Er schaute Reinhard an. He said, it's pleasing me because through this I can save Daniel. Er sagte, es gefällt mir, denn dadurch kann ich Daniel retten. So it didn't please him to bruise Jesus in that sense, but it pleased him that he could bruise Jesus to save all of us. Es gefiel ihm also nicht, dass er Jesus schlug, sondern es gefiel ihm, dass er Jesus schlagen konnte, um uns alle zu retten. So deep is his love for us. So tief ist seine Liebe für uns. You know, that's why the Bible says nobody would lay down his life for his enemy. Deshalb sagt die Bibel, niemand würde sein Leben für seine Feinde niederlegen. Maybe for a friend, a good person would do that. Vielleicht für einen Freund wird das eine gute Person tun. Aber Jesus tat es für dich und für mich, als wir noch seine Feinde waren. So tief ist diese Liebe. Okay, hier haben wir eine Frage von jemandem aus Polen, die wichtig ist. Deshalb werde ich sie beantworten. Eine lange Frage, deshalb in drei Teilen. Why sometimes Paul says this, I'm telling you, and sometimes this is telling the Lord. The Lord is telling you. Warum sagte Paulus manchmal, das sage ich euch, und manchmal, das sagt der Herr? And she quotes 1 Corinthians chapter 7. Und sie zitiert 1. Korinther 7. Is everything else what he is saying, for example, women can't teach from the Lord or from him? Ist alles andere, was er sagt, zum Beispiel Frauen dürfen nicht lehren vom Herrn oder von ihm? How can I recognize what he's saying and what the Lord is saying? Wie kann ich erkennen, ob das, was er sagt, das ist, was der Herr sagt? Yes, I mean, when he says, I'm telling you this, then you can be sure that it's not the Holy Spirit telling him to teach you that. Ja, wenn er sagt, ich sage euch das, dann kannst du sicher sein, dass ihm der Heilige Geist nicht sagt, dass er euch das lehren soll. That was his opinion. Das war seine Meinung. And in 1 Corinthians 7, he talks about getting married. So his opinion was, it's better not to get married. Und in 1. Korinther 7 spricht er darüber, zu heiraten. Seine Meinung war also, dass es besser ist, nicht zu heiraten. Because of the present time they lived in. Wegen der aktuellen Zeit, in der sie lebten. But then, you know, the question is, how do we know what God is saying? Aber dann ist die Frage, wie wissen wir, was Gott sagt? And this has caused so much harm in the church. Und das hat so viel Leid in der Kirche verursacht. We take the Bible and say everything that's written in the New Testament, everybody has to obey. Dass wir die Bibel nehmen und sagen, alles, was im Neuen Testament geschrieben ist, muss jeder befolgen. And I believe that's very wrong. Und ich glaube, das ist sehr falsch. Hier ist etwas ganz Einfaches, was dir helfen wird. You ask three questions whenever you read the Bible. Du stellst drei Fragen, wann immer du die Bibel liest. Who is speaking? Wer spricht? In this case, Paul. In diesem Fall Paulus. Who is he speaking to? Zu wem spricht er? That's one of the key questions. Das ist eine der Schlüsselfragen. And what is he speaking about? Und worüber spricht er? So, for instance, zum Beispiel, you take women can't teach. Nimmst du, Frauen dürfen nicht lehren. Now, who is saying that? Wer sagt das? Paul. Paulus. To whom is he saying that? Zu wem sagt er das? He's saying this to Timothy, who was at a specific place at a specific time leading a specific group of people. Er sagt das zu Timotheus, der an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Gruppe von Menschen leitete. Now first of all, if you look in the Greek, in the translation, I believe it's wrong. It's not talking about women, it's talking about wives and their relationship to the husband. Nun, zuerst einmal, wenn du in die griechische Übersetzung schaust, dann glaube ich, dass dies falsch ist. Er spricht nicht von Frauen, er spricht von Ehefrauen und ihrer Beziehung zu ihrem Ehemann. So, the big question is this. Die große Frage ist, does this apply to me? Gilt das für mich? Now, you go to the New Testament and you see if there is an apostolic teaching about this subject. Du gehst also durch das Neue Testament und du schaust, ob es eine apostolische Lehre über dieses Thema gibt. And the second question is, does this fit into the new covenant? Und die zweite Frage, die du stellst, ist, passt das in den neuen Bund hinein? And you will find out, of course it doesn't fit in the new covenant. Und du wirst herausfinden, selbstverständlich passt das nicht in den neuen Bund. In the new covenant, women and male and female are equal. Durch den neuen Bund sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Now you've got to ask another question. Nun musst du eine andere Frage stellen. What subject is he talking about? Über welches Thema spricht er? So you will see that Paul sometimes is speaking to a cultural situation about a cultural problem. Dann wirst du erkennen, dass Paulus manchmal in einer kulturellen Situation über ein kulturelles Problem spricht. So, is Jesus teaching anywhere that women can't speak? Lehrt Jesus irgendwo, dass Frauen nicht sprechen dürfen? I mean, Jesus had a whole group of women around him. They were with him. Naja, Jesus hatte eine ganze Gruppe Frauen um sich herum. Er war mit ihnen. Does Paul teach in any other epistles that women are allowed to teach? Lehrt Paulus in irgendeinem anderen Brief, dass Frauen nicht lehren dürfen? Does he teach the Galatians? Does he teach the Philippians? Does he teach the Colossians, the Hebrews? Lehrt er es den Galatern, den Philippern, den Ephesern im Hebräerbrief? No. Nein. Does Peter teach it? Lehrt es Petrus? No. Nein. Does James teach it? Lehrt es Jakobus? No. Nein. Does Jude teach it? Lehrt Judas es? No. Nein. Does John teach it? Lehrt es Johannes? No. Nein. So there is no biblical teaching that women have to be quiet in the church. Es gibt also keine biblische Lehre, dass Frauen in der Gemeinde schweigen sollen. So that means Paul was addressing a cultural problem to a specific group of people. Das bedeutet, dass Paulus ein kulturelles Problem bei einer bestimmten Gruppe Menschen ansprach. Now Jesus was teaching us to love. Nun hat uns Jesus gelehrt zu lieben. So was Paul. Das lehrte auch Paulus. So was James. Jakobus. So was John. Johannes. Paul taught it basically to every church he wrote a letter. Und Paulus schrieb es eigentlich an jede Gemeinde, an die er einen Brief schrieb. An established teaching that Jesus first gave and then the apostle continued. Es ist also eine etablierte Lehre, die Jesus zuerst lehrte und die Apostel dann weiterlehrten. Okay, look at this one here, it's good. Schau dir diese Frage an, sie ist gut. Ich höre sehr oft, wie Menschen in Zungen reden. Gibt es keine Übersetzung, keine Interpretation? Speaking in tongues, many times I hear people do that and is there no translation, no interpretation? So look, there are different speaking in tongues, the Bible teaches us in 1 Corinthians 12. Schau, es gibt verschiedene Arten von Zungenrede, wie uns die Bibel in 1. Korinther 12 lehrt. Now the Bible says, if I speak with the tongues of men in the plural and of angels in the plural. Die Bibel sagt, wenn ich mit den Zungen der Menschen rede im Plural und in Zungen von Engeln auch im Plural. So some need to be interpreted, yes, Paul says that. Einige müssen ausgelegt werden, ja, Paulus sagt das. Others not. Andere nicht. So Paul says, when somebody walks into your meeting and everybody speaks in tongues. Paulus sagt, wenn jemand in eure Versammlung kommt und jeder spricht in Zungen. Are they not saying you're crazy because nobody understands anything? Sagen sie dann nicht, ihr seid verrückt, denn niemand versteht es. And you know, Paul says you have to interpret this. Und Paulus sagt, ihr müsst das auslegen. But then what happened in Acts chapter 2? Und was geschah in Apostelgeschichte 2? The Holy Spirit was poured out upon all the 120 people. Als der Heilige Geist auf die 120 Personen ausgegossen wurde, they all spoke in tongues and it needed no interpretation. Sie sprachen alle in Zungen und man brauchte keine Auslegung. Because the Bible said they were all praising God in the languages of these people. Denn die Bibel sagt, sie priesen alle Gott in den Sprachen dieser Menschen. So, if it's a spiritual language through the Holy Spirit, wenn es also eine geistliche Sprache durch den Heiligen Geist ist, then it needs to be interpreted so that everybody can be edified. Dann muss es ausgelegt werden, damit jeder auferbaut werden kann. Unless I for myself speak in this spiritual language to edify myself. Außer ich spreche für mich selbst in dieser geistlichen Sprache, um mich selbst zu erbauen. So look, in a group of people, I think this is what Paul is trying to communicate. Also schau, in einer Gruppe Menschen, ich denke, das versucht Paulus meiner Meinung nach zu sagen. Don't you in the middle of the meeting burst out loud speaking in tongues for yourself and then there's no interpretation. Brecht nicht mitten in dem Treffen laut in Zungenrede für euch selbst aus und dann gibt es keine Auslegung. Because then you're only thinking about yourself. Denn dann denkst du nur an dich selbst. But I don't think Paul is saying this, hey, everybody together, let's pray in tongues, let's edify all of ourselves. Wait, what? I don't think Paul is saying that we can't all together pray in tongues and edify ourselves corporately. Aber ich denke nicht, dass Paulus damit sagt, dass wir nicht alle zusammen in Zungen beten können, um uns gemeinsam aufzuerbauen. So if I say, hey, let's all pray in tongues together. Wenn ich also sage, hey, beten wir alle gemeinsam in Zungen. We all together edify ourselves. Dann bauen wir uns alle gemeinsam selbst auf. But when I stand up, just speak in tongues, and there are unbelievers there, Paul said, they think you guys are crazy. Aber wenn ich einfach so für mich in Zungen bete und dort Ungläubige sind, dann sagt Paulus, sie denken, ihr seid verrückt. Look at this. Schau dir das an. Ich kann nicht schwanger werden, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Kann das der Wille Gottes sein? I cannot get pregnant when we are like ready, when we are available Freund. Can that be the will of God, my friend? Meine Freundin. My heart hurts for you. Mein Herz schmerzt für dich. Let me tell you my biblical understanding. Lass mich dir mein biblisches Verständnis erklären. Never can this be the will of God. Niemals kann das der Wille Gottes sein. I could not believe that this could be the will of God. Ich kann nicht glauben, dass dies der Wille Gottes sein könnte. Let's use what theologians call the law of first mention. Wenden wir, wie es die Theologen nennen, das Gesetz der ersten Erwähnung an. So the law of first mention is wherever a subject is mentioned first in the Bible, you find what God is trying to communicate. Das Gesetz der ersten Erwähnung ist, wo immer ein Thema das erste Mal in der Bibel erwähnt wird, findet man, was Gott zu kommunizieren versucht. So where do we find pregnancy mentioned the first time? Wo wird Schwangerschaft das erste Mal erwähnt? In the very beginning. Ganz am Anfang. When God created male and female, he told them, be fruitful and multiply. So we know this is the will of God for every couple. Als Gott die Menschen schuf, sagte er zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Deshalb wissen wir, das ist der Wille für jedes Paar. Why would God create a woman with female organs and give her husband with male organs, sexual organs, and then say, but sorry, you can't use them to recreate? Warum sollte Gott eine Frau mit weiblichen Organen erschaffen und ihr einen Mann mit männlichen sexuellen Organen geben und dann sagt er, tut mir leid, ihr könnt sie nicht verwenden, um euch fortzupflanzen? So, I don't believe it's the will of God. Deshalb glaube ich nicht, dass es der Wille Gottes ist. The Bible is very clear that children are a blessing from God. Die Bibel sagt klar, dass Kinder ein Segen Gottes sind. We have a YouTube video. Wir haben ein YouTube-Video. And I really recommend for you to find it and listen to it. Und ich empfehle dir, es zu suchen und anzuhören. If you can't find it, send us a message to the direct and Karen will direct you. Solltest du es nicht finden, schau hier in die Videobeschreibung, dort setzen wir den Link rein. It's a friend of mine who is Polish and lives in Switzerland. Es ist eine Freundin von mir, die Polin ist und in der Schweiz and lebt. She could not have children. Und sie konnte keine Kinder bekommen. When she understood that this is not the will of God and convinced her heart to believe the right thing. Als sie erkannte, dass dies nicht der Wille Gottes ist und sie ihr Herz überzeugte, die richtigen Dinge zu glauben, wurde sie schwanger. Und nun hat sie zwei wunderschöne kleine Mädchen. Das ist also nicht der Wille Gottes, meine Freundin. Aber ich werde für dich beten. Ich werde für dich und für jeden beten, der das in Zukunft anschaut, der Kinder bekommen möchte, verheiratet ist und keine Kinder bekommen kann. I remember the first time I made this prayer with a friend of mine. It wasn't Daniel who traveled with me all over Brazil to translate. Als ich dieses Gebet zum ersten Mal mit einem Freund von mir sprach, es war nicht Daniel. Er reiste mit mir durch ganz Brasilien, um mich zu übersetzen. He was so shocked. He looked at me and he didn't want to translate it. Er war so schockiert, dass er mich nicht übersetzen wollte. He wanted to express it a little nicer, and I told him he's not allowed to. Er wollte es ein bisschen netter ausdrücken, und ich sagte ihm, das erlaube ich nicht. No, you can't. You have to translate what I say. Du musst übersetzen, was ich sage. And the woman could pray. Und die Frau wurde schwanger. So, I'm going to pray for you and everybody else who needs, who wants to have children but can't. Ich werde also für dich und für jeden beten, der Kinder haben möchte, aber keine bekommen kann. Holy Spirit, I thank you for this wonderful lady. Heiliger Geist, ich danke dir für diese wunderbare Dame. And for every other wife that desires to have children and cannot have children. Und für jede andere Ehefrau, die sich danach sehnt, Kinder zu haben und keine bekommen kann. We know this is never your will. Wir wissen, das ist niemals dein Willen. So I take authority in the powerful name of Jesus. Deshalb nehme ich Autorität im mächtigen Namen Jesu ein. Over every spirit of infertility. Über jeden Geist der Unfruchtbarkeit. I command you to let these wives go. Ich befehle dir, diese Frauen loszulassen. And I decree, und ich ordne an, that these wives will become pregnant with the sperm of their husband. Dass diese Ehefrauen schwanger werden durch das Sperma ihrer Ehemänner. I declare that the curse of infertility is broken. Ich verkünde, dass der Fluch der Unfruchtbarkeit gebrochen ist. And I command you women, your wives to become pregnant. Und ich befehle euch Frauen, ihr müsst schwanger werden. And Jesus, I thank you for many lives and many babies coming through this prayer. Und Jesus, ich danke dir für viele Leben und viele Babys, die durch dieses Gebet entstehen. Thank you. Danke. That's it. Das ist es. No idea. Guys, some of your questions, like what is a dimensional prophet? I never heard of a dimensional prophet. I don't know. Leute, manche von euren Fragen, wie zum Beispiel, was ist ein dimensionaler Prophet? Ich habe noch nie von einem dimensionalen Prophet gehört. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, das ist eine interessante Frage hier. Die Belohnungen, die uns versprochen wurden, wenn wir überwinden, in Offenbarung 2 und 3, sind sie unabhängige Belohnungen? The recompenses, the rewards that have been promised to us if we overcome in Acts chapter 2 and chapter 3, are they... Revelation 2 and Revelation 3, are they independent rewards? Look, if the Bible doesn't say exactly what the reward is, I don't think we can say. Die Bibel sagt nicht klar, was dies für Belohnungen sind. Ich denke nicht, dass wir das sagen können. But if you take every time the Bible says he who overcomes... Aber wenn du jede Stelle nimmst, wenn die Bibel sagt, wer überwindet, dann wirst du herausfinden, dass manchmal tatsächlich beschrieben wird, was wir für das Überwinden empfangen werden. It is always connected to eternal life in heaven. Und es ist immer mit ewigem Leben im Himmel verknüpft. So I believe there are different kinds of rewards. Deshalb glaube ich, dass es verschiedene Belohnungen gibt. I believe the greatest reward that all of us can receive in heaven. Ich glaube, die größte Belohnung, die wir alle im Himmel erhalten können, is people. Sind Menschen. Since people is the most important things in the heart of God, people is the greatest reward. Da Menschen die wichtigste Sache im Herzen Gottes sind, sind Menschen die größte Belohnung. Think what the Bible teaches us in Isaiah chapter 53. Überleg mal, was die Bibel in Jesaja 53 lehrt. It says that Jesus has received us as the reward. Sie sagt, dass Jesus uns als Belohnung erhalten hat. Isn't that an awesome thought that you are the reward that Jesus got for dying on the cross? Ist das nicht ein fantastischer Gedanke, dass du die Belohnung bist, die Jesus dafür bekam, dass er am Kreuz starb? So, if I am the reward of Jesus, wenn ich die Belohnung von Jesus bin, then what can be my greatest reward when I go to heaven? Was könnte dann meine größte Belohnung sein, wenn ich in den Himmel gehe? People. Menschen. So everybody that I led through to God through Jesus is going to be my reward. Das heißt, jeder, den ich durch Jesus zu Gott geführt habe, wird meine Belohnung sein. One day Jesus will tell me, look, Rainer, thousands and thousands and thousands of people, that's your reward. Eines Tages wird Jesus zu mir sagen, schau, Rainer, tausende und abertausende Menschen, das ist deine Belohnung. Because you really think in heaven any material reward has any value? Denn meinst du wirklich, dass im Himmel irgendeine materielle Belohnung noch einen Wert hat? Überleg doch. Streets are made of gold, so you're gonna get a house of diamonds. I mean, that's worth nothing. Die Straßen sind aus Gold und du erhältst ein Haus aus Diamanten. Das ist doch nichts wert. You know, all of the material things which are in heaven. All die materiellen Dinge, die im Himmel sind. But in reality, they have no value compared to people. Haben in Wirklichkeit keinen Wert im Vergleich zu Menschen. So pour your life into people, and then you will get people as a reward. Also investiere dein Leben in Menschen und dann wirst du Menschen als Belohnung erhalten. That's what we are doing here when we are teaching people. We are investing in people. Das machen wir hier, wenn wir Menschen lehren. Wir investieren in Menschen. We are investing into people. Okay, é isso que estamos fazendo aqui todos os dias. Estamos investindo nas pessoas. You know, we do not do the lives for any reason that most people do lives. Wir machen die Lives aus keinem der Gründe, aus denen die meisten Menschen Lives machen. Promote the ministry, um ihren Dienst zu bewerben, to sell something on the internet, um etwas im Internet zu verkaufen. Look, everybody can do whatever everybody wants to do. Natürlich kann jeder tun, was er will. But I can honestly tell you, we are doing this Lives for one reason only, and this is to invest into people like you. Aber ich kann dir ehrlich sagen, wir machen diese Lives nur aus einem Grund, und zwar um in Menschen wie dich zu investieren. To touch people for Jesus. Um Menschen für Jesus zu berühren. Make them love Jesus more. Damit sie Jesus mehr lieben. So that crowds one day can hear Jesus say. Damit Menschenmengen eines Tages hören können, wie Jesus sagt. Well done, you good and faithful servant. Gut gemacht, du guter und treuer Diener. Come into your father's pleasure. Tritt ein zu deines Vaters Freude. Once you understand, wenn du einmal verstehst, that the greatest reward is people, dass die größte Belohnung Menschen sind, you're not going to work for a bigger house in heaven or whatever, more joy in heaven. It's all there. Wirst du dir keine Sorgen um ein größeres Haus im Himmel oder etwas anderes, vielleicht mehr Freude im Himmel machen. Das ist alles dort. Paul understood that. Paulus hat das verstanden. Paul went to crazy extents of sacrifice just to reach people. Paulus hat verrückte Opfer gebracht, nur um Menschen zu erreichen. Look, this is a question that hurts me. That's why I'm going to respond to it. Das ist eine Frage, die mir wehtut. Deshalb antworte ich darauf. Guten Morgen. Ich gehe seit 13 Jahren durch die Wüste. Gib mir ein Wort, damit ich aus der Wüste herauskomme. Good morning. I am 13 years walking through the desert. Give me a word, so that I can get out of the desert, my dear friend. Mein lieber Freund. The first thing that I have to tell you is that what you're walking through is not the will of God. Das erste, was ich dir sagen muss, ist, wodurch du gehst, ist nicht der Wille Gottes. And obviously you want to get out of the desert and you want a word from me that gets you out of the desert. Und offensichtlich möchtest du aus der Wüste heraus und du möchtest von mir ein Wort, das dich aus der Wüste herausholt. Now, I don't know what your desert is. I have no idea. Ich weiß nicht, was deine Wüste ist. Ich habe keine Ahnung. But I'm going to give you a general explanation about why Christians walk through the desert. Aber ich gebe dir eine generelle Erklärung, warum Christen durch die Wüste gehen. Either because they live in rebellion, entweder leben sie in Rebellion, they make choices which consequences then bring them into the desert. Sie haben Entscheidungen getroffen, deren Konsequenzen sie in die Wüste bringen. Der Psalmist sagt, ich denke, es ist Psalm 68, ich bin mir gerade nicht sicher, dass die Rebellischen in der Wüste bleiben. So if we live our lives independent from God, doing our own stuff, we will experience the desert. Wenn wir unser Leben unabhängig von Gott leben und unsere eigenen Dinge tun, werden wir die Wüste erleben. In that case, the only way for you to get out of the desert is to repent from making choices independent from pleasing the heart of God. In diesem Fall ist der einzige Weg, damit du aus der Wüste herauskommst, Buße zu tun, weil du unabhängige Entscheidungen getroffen hast, die Gottes Herz nicht erfreuten. Second reason why many Christians walk through the desert. Aber es gibt einen zweiten Grund, warum viele Christen durch die Wüste gehen. And it's because they believe the wrong things in their heart. Und das ist, weil sie die falschen Dinge in ihrem Herzen glauben. They believe that God sends children into his desert to teach them a lesson. Sie glauben, dass Gott Kinder in seine Wüste schickt, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Yes, I used to believe that long time ago. Ja, ich habe das vor langer, langer Zeit auch geglaubt. But that was very old covenant-based teaching. Aber das war eine sehr auf dem alten Bund basierende Lehre. So you have to change your heart belief in order to get out of your desert. Du musst also deinen Herzensglauben ändern, um aus der Wüste herauszukommen. You have to believe that Jesus went into the desert for you, so that you don't have to go through the desert. Du musst glauben, dass Jesus für dich in die Wüste ging, damit du nicht mehr durch die Wüste gehen musst. Du musst glauben, dass Jesus sein Leben gegeben hat, damit du mehr als ein Überwinder sein kannst. You see, there's a difference between going through a difficult season, a difficult time of your life, or being in the desert. Siehst du, es ist ein Unterschied, ob du durch eine schwierige Zeit in deinem Leben gehst oder ob du in der Wüste bist. Because a difficult time that people go through, denn eine schwierige Zeit, durch die Menschen gehen, with the right faith, mit dem richtigen Glauben, you know what they're gonna do? They're gonna live victorious in the middle of the difficult moments. Weißt du, was sie tun werden? Sie werden Sieg erleben inmitten der schwierigen Momente. They're gonna shout songs of joy and victory in the middle of the difficult moments because they believe in what Jesus did. Sie werden rufen und Siegeslieder singen inmitten der schwierigen Momente, weil sie glauben, was Jesus tat. So, my dear friend, who's in the desert for 13 years. Also, mein lieber Freund, der du seit 13 Jahren in der Wüste bist. I recommend you to study what I teach about the new covenant. Ich empfehle dir zu studieren, was ich über den neuen Bund lehre. There are plenty of teachings on YouTube. Es gibt genügend Lehren auf YouTube. There are a couple of books that I wrote about the new covenant, Life Without Limits. Es gibt einige Bücher, die ich über den neuen Bund und ein Leben ohne Begrenzung geschrieben habe. You can find free teaching on the internet. Aber du kannst auch kostenlose Lehre im Internet finden. My YouTube channel. Auf meinem YouTube-Kanal. Once you change your heart belief, you will live in the promised land and not anymore in the desert. Wenn du erst einmal deinen Herzensglauben geändert hast, wirst du im verheißenen Land leben und nicht mehr in der Wüste. I really do have compassion for you. Deshalb habe ich wirklich Mitleid mit dir. But you have to change what you believe, or you have to change the choices you make. Doch du musst verändern, was du glaubst, oder du musst die Entscheidungen ändern, die du gemacht hast. Okay. Do you understand this question? Okay, verstehst du diese Frage? I think so. Yeah, I mean, I think so, yeah. How do you bring things in the light if you walk by yourself? Ich denke, wie bringst du die Dinge ins Licht, wenn du alleine lebst? So, you know, if I understand you right, how can I bring light to a sin in my own life if I'm walking by myself? Wenn ich dich richtig verstehe, meinst du, wie kann ich Licht in eine Sünde in meinem Leben bringen, wenn ich alleine lebe? Well, the first thing is you're not supposed to walk alone. Tja, das erste ist, du solltest nicht alleine leben. Isolation is one of the greatest tricks of the devil. Isolation ist einer der größten Tricks des Teufels. It is so devastating because he will keep things in the darkness of your heart. Es ist so zerstörerisch, denn es wird Dinge in der Dunkelheit deines Herzens halten. So, walking alone, I don't know how you can bring light to your sins, because if you're alone, you're alone. Wenn du also alleine lebst, dann weiß ich nicht, wie du Licht in deine Sünden bringen kannst, denn wenn du alleine bist, bist du alleine. You need to have other Christians that you are connected with. Du musst also andere Christen haben, mit denen du verbunden bist. The great mistake that we have made. Der große Fehler, den wir gemacht haben. We thought the most effective church is a big church. Dass wir dachten, die effektivste Gemeinde ist eine große Gemeinde. Now, it could be wonderful to be part of a big church, but it could be very bad. Es kann wunderbar sein, Teil einer großen Gemeinde zu sein, aber es kann auch sehr schlecht sein. There are people who are very lonely, part of a huge church. They walk in on Sunday, they walk out on Sunday, and nobody knows what's in their heart. Es gibt Menschen, die sehr einsam in einer großen Gemeinde sind. Sie kommen am Sonntag herein und gehen wieder hinaus und keiner weiß, was in ihrem Herzen vor sich geht. So we need to have people connected to our life. Wir müssen Menschen haben, die mit unserem Leben verbunden sind. People to whom we are honest and accountable. Menschen, bei denen wir ehrlich sind und Rechenschaft ablegen. See, I share my weaknesses, my struggles with people around me. Ich teile meine Schwächen, meine Kämpfe mit Menschen um mich herum. If I struggle with issues of my heart, I have people that I talk to. Wenn ich mit Dingen in meinem Herzen kämpfe, habe ich Menschen, mit denen ich spreche. Sin secretly hidden in your heart is very dangerous. Sünde, die heimlich in deinem Leben verborgen ist, ist sehr gefährlich. That's one of the things the devil really wants you to do. Das ist eines der Dinge, die der Teufel wirklich möchte, dass du tust. And once we bring things to the light, we've already won most of the victory. Und wenn wir Dinge ans Licht bringen, haben wir bereits den Großteil des Sieges errungen. So I encourage you to say Jesus. Ich ermutige dich also zu sagen, Jesus. I need people to be connected with. Please connect me. Ich brauche Menschen, mit denen ich verbunden bin. Bitte verbinde mich. And then he will actually do that for you. Und dann wird er das tatsächlich tun für dich. Wie entblocke ich die Notwendigkeit, angenommen zu werden? How do I unblock the necessity to being approved? Well, I think Daniel has to talk about this. He's the specialist in unblocking. Tja, darüber muss Daniel sprechen. Er ist Spezialist darin, Menschen zu entblocken. In Wirklichkeit ist das ein Witz. Daniel mag die ganze Vorstellung von Entblocken nicht. Leider lernen einige Coaches über Entblocken, aber das funktioniert nicht. Denn darin gibt es keinen bleibenden Sieg. Du erlebst eine kurze, temporäre Erleichterung, aber das Leben ändert sich nicht. So, I'm going to use my own words to answer your question. Ich verwende also meine eigenen Worte, um deine Frage zu beantworten. How can I overcome this deep necessity of being approved? Wie kann ich diese tiefe Notwendigkeit überwinden, angenommen zu werden? Das ist die richtige Frage. Well, the first thing that you have to understand is, das erste, was du verstehen musst, ist, there's nothing evil with the deep, deep desire or even necessity to be approved. Dass nichts Böses an dem tiefen, tiefen Verlangen bzw. der Notwendigkeit angenommen zu sein ist. It's the way God created you. So hat Gott dich geschaffen. There's not something you need to overcome or unblock. Da ist also nichts, was du überwinden oder entblocken musst. You need to be thankful that God created you with a deep necessity to be approved. Du musst dankbar sein, dass Gott dich mit einem tiefen Bedürfnis nach Annahme geschaffen hat. But Reinhard, this is not really true. Aber Reinhard, das stimmt nicht wirklich. Through my deep desire to be approved by everybody, I'm making so many stupid decisions. Durch meine tiefe Sehnsucht, von allen angenommen zu werden, habe ich so viele dumme Entscheidungen getroffen. Sure. Natürlich. There are a lot of women who have slept with men in a illicit sexual relationship because of the desire to be approved. Es gibt viele Frauen, die mit Männern in einer rein sexuellen Beziehung geschlafen haben, aus der Sehnsucht angenommen zu sein. People have made terrible financial decisions because of the desire to be approved. Menschen haben schreckliche finanzielle Entscheidungen getroffen wegen ihrem Verlangen nach Annahme. Terrible consequences. Mit schrecklichen Konsequenzen. How can I say that the necessity to be proved is good? Wie kann ich also sagen, dass das Verlangen nach Annahme gut ist? Look, schau. All of the desires that we have, unless they're sinful desires, are actually God-given desires. Alle Sehnsüchte, die wir haben, sofern es keine sündigen Sehnsüchte sind, hat Gott uns tatsächlich gegeben. The sexual desire is God-given. Das sexuelle Verlangen ist Gott gegeben. The desire for approval is God-given. Die Sehnsucht nach Annahme ist Gott gegeben. So, what do we do with it? Was machen wir damit? We need to go and get the approval from the one who gave us the desire to be approved. Wir müssen die Annahme von dem bekommen, der uns die Sehnsucht danach gegeben hat. And exactly here is the issue. Und genau da ist das Problem. We are desperately trying to get approved from everybody around us, but we don't live in God's approval. Wir versuchen verzweifelt von allen um uns herum angenommen zu werden, aber wir leben nicht in Gottes Annahme. So we need to study how we have been approved, loved and accepted by God through Jesus Christ. Wir müssen also studieren, wie wir von Gott akzeptiert, geliebt und angenommen werden können durch Jesus Christus. We need to see how much he actually loves us. Wir müssen erkennen, wie sehr er uns tatsächlich liebt. And then we need to convince our hearts through meditation and declaration of this biblical truth. Und dann müssen wir unser Herz durch Meditieren und Deklarieren der biblischen Wahrheiten überzeugen. That we are accepted, we are approved. Dass wir akzeptiert sind, wir sind angenommen. By the creator of the universe. Durch den Schöpfer des Universums. If you are totally sure in your heart that you've been approved by God himself. Schau, wenn du vollkommen sicher in deinem Herzen bist, dass du von Gott selbst angenommen bist. If your heart believes this, wenn dein Herz das glaubt, you will no more chase approval from men because you're already approved. Wirst du keine Annahme von Menschen mehr hinterherjagen, denn du bist bereits angenommen. So when we try to unblock, so to say, our deep necessity of approval, we're doing the wrong thing. Wenn wir also versuchen, unser tiefes Verlangen nach Annahme sozusagen zu entblocken, machen wir das Falsche. The right thing is to say, I am approved, I'm accepted, okay. I'm loved. Das Richtige ist zu sagen, ich bin angenommen, ich bin akzeptiert, ich bin geliebt von Jesus. Wenn mein Herz sich dessen sicher ist, warum soll ich mir dann Sorgen machen, ob Menschen um mich herum mich annehmen oder nicht? Wenn sie mich annehmen, okay, aber wenn sie es nicht tun, ist das auch okay. Okay. Oh, yes, I like this question. Oh ja, ich mag diese Frage. Warum hat Paulus seinen Kopf rasiert? Hat er das jüdische Gesetz damit erfüllt? Why did Paul shave his head? Did he fulfill the will of the Jews according to the law? Look. Schau. I can't tell you why Paul did that because Paul didn't tell me. Ich kann dir nicht sagen, warum Paulus das getan hat, weil er es mir nicht gesagt hat. I can tell you that I believe what he did was wrong. Ich kann dir sagen, dass ich glaube, dass das, was er tat, falsch war. Because Paul did several things wrong. Denn Paulus machte mehrere Dinge falsch. Like all of us. Wie wir alle. So Acts 13, God, the Holy Spirit said, go and separate Barnabas and Paul for the work that I've called them. And Paul fights with Barnabas and they separate. In Apostelgeschichte 13 sagt der Heilige Geist, geht und sondert Barnabas und Paulus für das Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Und dann streitet Paulus mit Barnabas und sie trennen sich. I think Paul was a fascinating personality. Ich denke, dass Paulus eine faszinierende Persönlichkeit war. Aber manche von uns vergessen, dass selbst dieser große Mann Gottes menschlich war. That's what he was. Das war er. I don't know why he did it. You've got to go to heaven and ask him. Ich weiß nicht, warum er es getan hat. Du kannst in den Himmel gehen und ihn fragen. Teach, you know, how to meditate for women. It's on my YouTube. There is a woman who herself experienced it. Go and watch it. Lehre mich, wie ich als unfruchtbare Frau meditieren kann. Das ist auf meinem YouTube-Kanal. Dort ist eine Frau, die ihre eigene Erfahrung erzählt. Schau es dir dort an. Yeah, my friend Natalia tells a story and then she tells you how to do it. Meine Freundin Natalia erzählt ihre Geschichte und dann erzählt sie, wie man es macht. This is a very common question. Das ist eine sehr häufige Frage. Ich habe bereits geistliche Angriffe erlebt, während ich schlief. Warum ist das passiert? I've already experienced spiritual attacks while I was sleeping. Why did it happen? I'm really sorry, but I have to tell you why. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss dir sagen, warum. Because you allowed it. Weil du es erlaubt hast. It's the only reason. Das ist der einzige Grund. Look, I'm saying this with empathy. Schau, ich sage das mit Empathie. Because I've experienced many spiritual attacks while I was sleeping. Denn ich habe viele geistliche Angriffe erlebt, während ich schlief. I've had demons manifest physically. Ich erlebte, wie Dämonen sich körperlich manifestierten. And one day the Lord said to me, und eines Tages sagte der Herr zu mir, why do you allow a defeated enemy to do this to you? Warum erlaubst du einem besiegten Feind, dir das anzutun? And I realized it is my fault. Und ich erkannte, es ist mein Fehler. So I sat up in my bed the next time a spiritual attack came. Also setzte ich mich beim nächsten geistlichen Angriff in meinem Bett auf. I said, Devil, game over. Ich sagte, Teufel, Schluss jetzt. You better get out of here. Du verschwindest besser von hier. Und das nächste Mal, wenn du versuchst, dich mir zu nähern, wirst du es für den Rest der Ewigkeit bereuen. Because I'm in Christ and you're defeated. Denn ich bin in Christus und du bist besiegt. Das war das Ende der geistlichen Angriffe. Das musst du tun. Wenn du zurück in der Zeit gehen könntest, welchen Rat würdest du dem religiösen Reinhard geben? If I could go back in time, what counsel would Reinhard give to the religious people? Don't be religious. No, to the religious Reinhard, like to yourself. Oh, to the religious Reinhard. Like, what would you say to yourself if you could go back in time? If I could go back to time. Well, that's a very hypothetical question. Ah, das ist eine sehr hypothetische Frage. If I could go back in time. Aber wenn ich in der Zeit zurückgehen könnte, I would say, würde ich sagen, studiere Jesus. Don't study the Bible, study Jesus. Studiere nicht die Bibel, studiere Jesus. Everything you open in the Bible, if it doesn't lead you to Jesus, keep digging until you find Jesus. Bei allem, was du in der Bibel liest, das dich nicht zu Jesus führt, grabe weiter, bis du Jesus findest. Study who he is and study what he did. Studiere, was er ist und studiere, was er tat. Study everything in light of Jesus. Und studiere alles im Licht von Jesus. That's what I would tell the Reinhard that was religious many decades ago. Das würde ich dem Reinhard sagen, der vor vielen Jahrzehnten religiös war. I would tell him, Reinhard, never take your eyes off Jesus. Ich würde ihm sagen, Reinhard, lass Jesus niemals aus den Augen. Abide in Jesus. Bleibe in Jesus. Never look at yourself, look at Jesus. Schau nie auf dich, schau auf Jesus. Never worry about what you've done wrong, look at Jesus. Mach dir nie Sorgen darüber, was du falsch gemacht hast, schau auf Jesus. But I would tell him. Das würde ich ihm sagen. Because that's what I realized, it's the only way that life makes sense, look at Jesus. Denn ich habe erkannt, dass dies der einzige Weg ist, wie das Leben Sinn macht, schau auf Jesus. He's our life, he's our strength, he's our victory, he's our everything. Er ist unser Leben, er ist unsere Stärke, er ist unser Sieg, er ist unser alles. When we look away from Jesus, that's when we slip into religion. Wenn wir von Jesus wegschauen, dann rutschen wir in Religion ab. I have to do, I have to fight, I have to overcome. Now it's on me. Dann muss ich tun, ich muss kämpfen, ich muss überwinden. Es liegt nun alles an mir. That's how I used to live. So habe ich früher gelebt. Look at Jesus. Also schau auf Jesus. One more question, then we have to go. Noch eine Frage. Yes, means? Oh, weekend. Oh, when will be the next immersion on a weekend? Wann wird das nächste Immersionswochenende über das Übernatürliche sein? Okay, Leute, hört zu. I've looked at my agenda 2023. Ich habe in meine Agenda 2023 geschaut. And I tried to find, I honestly tried to find a weekend where I could do another one, like prophetic or supernatural. Und ich habe wirklich versucht, ein Wochenende zu finden, an dem ich ein weiteres Treffen machen kann, prophetisch oder übernatürlich. And the entire 2023, I don't have a weekend. Und das ganze Jahr 2023 habe ich kein Wochenende, where I can do that, an dem ich das machen kann. But we do have one heart event over the weekend in Sao Paulo. Aber wir haben eine Herzveranstaltung übers Wochenende in Sao Paulo. The date is already set. Das Datum steht bereits fest. So if you want to know when it is, send us a message to the direct and then we'll give you an answer. Wenn du wissen möchtest, wann das ist, schick uns eine Direktnachricht und wir geben dir eine Antwort. All right. Okay. Oh, okay, I'm going to do the last question. Ich mache eine letzte Frage. Wir arbeiten für die Wiederherstellung von Ehen. Wie können wir mehr Ehepaare finden, die uns helfen? We are working with the restoration of marriages. How can we get more couples to help us? Look, you have basically two options. Schau, ihr habt eigentlich zwei Optionen. The first option is to go on the internet, tell everybody, ask everybody to help you find more couples. Die erste Option ist, ins Internet zu gehen und jeden zu fragen, dass ihr mehr Ehepaare findet. That's not the way I would go. Das ist nicht der Weg, den ich gehen würde. The second choice you have, die zweite Wahl, die ihr habt, is to trust the one who gave you that ministry. Ist dem einen zu vertrauen, der euch diesen Dienst gegeben hat. That's the route that I would go. Das ist der Weg, den ich gehen würde. I would say, Jesus, you asked me to do this, so you have to supply the resources. Thank you. Ich würde sagen, Jesus, du hast uns gebeten, das zu tun, also musst du die Ressourcen zur Verfügung stellen. Danke. If God has called you to restore marriages, don't you think he's the one who gives you the resources? Wenn Gott euch berufen hat, Ehen wiederherzustellen, denkst du dann nicht, dass er auch derjenige ist, der euch die Ressourcen gibt? So, if he's the one who's told you to do this, then he's the one who has to supply the resources. He doesn't really have much choice, otherwise he would bury me. Wenn er euch gesagt hat, dass ihr das tun sollt, dann ist er auch derjenige, der die Ressourcen zur Verfügung stellen muss. Er hat keine andere Wahl, sonst wäre er sehr gemein. I see this in everything we do. Ich sehe das in allem, was wir tun. God sends the people, God sends the resources, God connects us. Gott schickt die Menschen, Gott schickt die Ressourcen, Gott verbindet uns. Wir müssen uns keinen Stress machen, damit wir die richtigen Menschen und Ressourcen haben. We need to trust. Wir müssen vertrauen. So if I were you, I would say, Jesus, I'm so thankful that you allow me to save marriage. Wenn ich an eurer Stelle wäre, würde ich sagen, Jesus, ich bin so dankbar, dass du uns erlaubt hast, Ehen zu retten. We trust that this comes from you. Wir vertrauen, dass dies von dir kommt. And now we need more people. Und jetzt brauchen wir mehr Menschen. Thank you for those people. Danke für diese Menschen. And I would start to thank you. Und ich würde anfangen, für sie zu danken. Suddenly they will come. Und plötzlich werden sie kommen. It's called living by appropriating faith. So funktioniert ein Leben durch nehmenden Glauben. Thank you, thank you, thank you. Wednesday Daniel will be back here with me. Leute, danke, danke, danke. Am Mittwoch wird Daniel wieder hier sein mit mir. And then we'll do a devotion. Und dann machen wir eine Andacht. And on Thursday Gracie will be back. She gets back Wednesday night. Und am Donnerstag wird Gracie zurück sein. Sie kommt Mittwochabend wieder. And we will do our prophecy and healing life. Dann machen wir unser Prophetie- und Heilungslife. Thank you. We really love you as good as we can. Danke, wir lieben euch wirklich so gut, wie wir können. We'll see you on Wednesday. Wir sehen uns am Mittwoch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.